Wir haben den 22.12., zwei Tage vor Heiligabend. 4:11 heißt dieser Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist natürlich Pocho, so. Holly ho. Und eigentlich wollte ich diesen Podcast damit beginnen, dass wir im Fußballgenre bei iTunes eigentlich das Kleinkunst-Iglo des kleinen Mannes sind. Das ist auch schön gesagt. Ja, ich finde, das muss man auch bei diesen Temperaturen sagen. Es ist ja wirklich sehr kalt, oder? Es ist frisch geworden. Ich habe eben auch noch einen Pulli drüber gezogen. Und, ja. Knapp 25 Grad. Bei uns in Hannover zumindest. Oh, richtig Heiligabendstimmung, muss ich sagen. Ja, aber man hört auch bei deinem Händereiben schon, dass du ein Mann der Tat bist. Ne? Mhm. Man hört dich schwielen richtig raus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe auch gestern am Weihnachtsmarkt erstmal einen Kalpi getrunken. Ja. Schön runtergekühlten. Also, Pacho, wir wollten heute eigentlich nur mal uns kurz noch mal melden vor Weihnachten, dass man sich mal gemeldet hat, weißt du? Ja, man, so ein Gruß aus der Küche halt. Ne? Richtig, das ist richtig. Und großartig Themen haben wir nicht. Wir haben natürlich einen Spieltag, der noch nicht ganz abgeschlossen werden. Nee. Weil der kann nämlich erst am 29. Januar abgeschlossen werden. Ach nee, das ist ja überhaupt nicht interessant. Heute das Spiel noch. Ja, 14.13 Uhr zur Zeit, noch eine Stunde. 17 Minuten bis zum Anstoß. Und dann sind wir Dritter mit der Borussia. Jedenfalls mit Anstoß, einen Punkt vor den Dortmundern. Wie es dann ausgeht, warten wir es mal ab. Aber ich hoffe natürlich, dass die Siegesserie reicht zu Hause. Super, klasse. Ja, da kann ich mich, glaube ich, profund gar nicht zu äußern zu dem Thema. Der ist halt Champagner-Fußball. Da muss man Ahnung von haben, als Weltmeister. In der Champagner-Arena, da ist wirklich nur die Gladbacher zu Hause. Aber was haben wir denn von diesem Spieltag mitbekommen? Ich gehe mal... Oh, wir haben ganz schlecht getippt, weil es waren schon ergebnistechnisch auf jeden Fall Überraschungen dabei. Ja, die größte Überraschung, ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht auf bundesliga.de gehen, das war Dortmund gegen die Hertha. Absolut, zu Hause. Zu Hause? Dortmund hat zu Hause. Marian Saar, ne, heißt er, hat... Ich glaube, beide Tore sogar verschuldet. Ich habe im Gegensatz zu diesmal tatsächlich die Zusammenfassung gesehen und auch so viel Fußball geguckt. Ich war ja arbeitstechnisch eingespannt. Ne? Oh, wirklich. Mensch Gott. Ja. Das also Freitag, Samstag zusammengerechnet 25 Arbeitsstunden. Ja? Das System hatte ich im Würgegriff. Ja, war hallo. Marian Saar hatte wirklich nicht seinen besten Tag nach. Ich habe schon nicht ganz verstanden, wie man ihm nach dem Champions League-Spiel gegen Marseille so hochjubeln konnte, denn Marseille hat ja nicht wirklich großartige Drangphasen gehabt. Ja, klar. Natürlich. Also von daher muss man sagen. Das als Gradmesser zu nehmen, war jetzt nicht so die glücklichste Wahl. Ja. Ja, was bizarr ist in der Bundesliga. Ich sehe gerade bei SSN, wir müssen Antworten finden. Zitat von Martin Kind bei SSN HD. Ja, O-Ton sogar, ne? Mhm. Zitat unten, Otto und auch von ihm echt gesagt. Ja. Also, aber wurde dann auch zur Halbzeit ausgewechselt, stand ja schon 2-1 in der Halbzeit und man muss es glaube ich auch machen, man muss da natürlich die Mannschaft schützen, dass da nicht noch mehr Klopse passieren und ihm selbst. Ach, Klopse. Ja. Schön. Und da muss man ihn auch glaube ich selbst schützen. Also das war nicht mit Bravour seine Leistung. Und Jürgen Klopp hat ja auch nach der Partie gesagt, er ist froh, dass das letzte Drittel dieser Hinrunde zu Ende ist. Das ist aber immer so eine einfache Ausrede, finde ich. Die einzige positive Nachricht, dass es zu Ende ist. Ja, also, nee. Ja. Geht für ein Top-Team nicht. Wenn man da oben stehen will, muss man B stehen. Also, geht anders nicht. Das aus dem Munde eines Gladbachs, der ja wirklich, also nur positive Nachrichten in dieser Runde feiern. Also mit dem Spiel heute können die Gladbacher Folgendes tun, das haben sie auch selber so verzwitschert, jedenfalls hat es glaube ich die Gladbacher selber, der Gladbacher Twitter-Account selber geschrieben, dass man jetzt mit einem Sieg gegen die Wölfe heute eine sehr gute Hinrunde perfekt machen könnte und da kann ich mich nur anschließen. Mhm. Ging ja schon gut los. Was war das? Telekom Cup? Später ging es schon klasse los. Nein, Pötsche, das ist Understatement. Das ist das reine Understatement eines Vereins, der weiß, wir kommen. Ja, Pötsche, das ist aber auch meine Aufgabe hier in diesem Podcast, auch einfach mal Chancengleichheit zu walten. Wir wissen, Pötsche, dass deine Borussia ist einfach der Shit in Europa. Und da muss ich es auch einfach mal sagen, ich muss auch das Haar in der Suppe suchen. Das war nun mal dieser bedeutende Telekom Cup. Und der erste Spieltag, wo ihr, glaube ich, insgesamt 7 Tore bekommen habt in den beiden Spielen. Und da muss ich auch einfach mal jetzt ein bisschen auf die Euphoriebremse, gerade auch bei dir, treten. Ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt Bayern da als Gradmesser nehme, aber man solle sich die Situation nur mal vorstellen. Ich weiß, nachher vielleicht ist das ad absurdum geführt, um das mal so zu nennen, wenn der Spieltag gelaufen ist und die Wölfe gegebenenfalls in Gladbach gewinnen, was ich nicht glaube, aber wenn die Gladbacher gewinnen sollten, dann sind es nicht mehr, noch nicht mal mehr viele Punkte zum Platz 2. Also das ist schon heißer Shit. Mhm. Aber lassen wir mal bei Dortmund bleiben. Ich glaube aber, diese verletzten Misere, natürlich ist das bitter, ne? Ja. Dass viele ausgefallen sind. Aber es ist, ja, du hast natürlich recht, man muss das alles wegstecken können, aber irgendwann kannst du alles das nicht mehr wegstecken. Es ist aber seltsam, dass es verschiedene Teams gibt, Chris, meiner Meinung nach, bei denen das anders gehandhabt wird. Beim einem Team heißt es dann, ja, da ist Verletzung da, das muss man aber wegstecken können. Und das nicht nur bei Bayern München, sondern auch bei anderen Teams. Und bei Dortmund wird das so hingestellt wie, ja, da sind so viele Hoffnung oder Stammspieler verletzt, da kann eigentlich nur eine Rumpftruppe stehen. Nee, das kann ein letztjähriger Finalist der Champions League meiner Meinung nach nicht von sich behaupten. Ende. Ja. Das lassen wir jetzt so stehen, Pocho. Das müssen wir jetzt auch so stehen lassen. Ja. Dann haben wir die Frankfurter gegen Augsburg. Das fällt mir jetzt doch auf, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, habe ich aber, glaube ich, gesehen. Siehst du? Das war doch Freitagabend, oder? Weiß ich nicht. Ja, das muss Freitagabend gewesen sein. Denn da habe ich es dann ein bisschen verfolgt. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass die Augsburger, es macht Spaß, den Moment beim Fußballspielen zuzugucken. Da funktioniert sehr, sehr viel, besonders vorne jetzt im Moment. Ne? Bobadilla scheint einzuschlagen, hat jetzt schon das zweite Tor gemacht. Der funktioniert auch mit Hahn sehr gut zusammen. Und jetzt mit Breaking News, der Vertragsverlängerung mit Weinziel, da scheint zusammenzuwachsen, was zusammengehört. Bis 2017 hat Weinziel bei den Augsburgern verlängert und das ist ja wirklich toll. Also ich mag diesen Club und ich mag Weinziel. Auch Reuter, muss ich sagen, finde ich ganz cool. Also das ist wirklich toll. Was sind die Achter oder sowas? Ja, ich glaube schon. Also waren sie auf jeden Fall vor. Ich kann ja mal die Tabelle gerade mal. Ist ja mit diesem Internet so mögliche Achter, wie du sagst. Ja. Klasse, geil. Finde ich super. Können sie auch bleiben. Finde ich echt geil. Ja, vielleicht noch ein Plätzchen nach oben und je nachdem, wie es dann kommt, lass du doch als Siebter mit in. Nee, das find ich nicht gut. Ja. Ich finde, dann gibt es wieder diesen Freiburg-Effekt. Nichts gegen die Freiburger und so, aber in der Euroleague sollte man auch gewinnen. Ja. Dann haben wir Bremen gegen Leverkusen. Ja, was war denn da mit dem Robin Dutt los? Der ist ja völlig ausgerastet. Ja, habe ich auch. Fantastisch. Ich habe mich auch gefreut. Ich habe mich gefreut mit dem Tannenbäumchen auf der Brust. Naja, also Leverkusen kann man nicht ernst nehmen, grundsätzlich als Mannschaft. Auch als Stadt. Ist natürlich eine Aussage, aber ja. War natürlich ganz im Gegensatz zu dem, was ich erwartet habe. Und auch mit der Niederlage jetzt gegen Frankfurt letzte Woche, die Leverkusener in einem kleinen Tief, muss man so zu nennen. Aber im ganz, ganz tiefen Tief. Ich hoffe, die steigen noch ab. Aber für die Bremer hat sich wirklich gefreut. Ich sehe ganz gerne immer zu Weihnachtszeit da auf der Brust den Weihnachtsbaum. Das sagt mir immer, die sind erdverwachsen. Ja, ich freue mich auch auf die Zeigler-Ausgabe heute Abend, weil er wird natürlich sehr glücklich sein darüber. Das glaube ich. Und er wird das auch sehr abfeiern, denke ich, diesen Jubel, den du gerade angesprochen hast, der natürlich auch irgendwie das Bild des Spiels irgendwo ist. Ne? Der HSV hat Çalhanoğlu ein Vertragsangebot unterbreitet, aber wie das bisher angenommen wurde, wurde jetzt noch nicht verkündet. Die Bremer sind auf Platz 11, haben sich wieder so ein bisschen rehabilitiert. Finde ich gut. Ja, siehst du das schon als besagte Rehabilitation an? Platz 11 finde ich gut als Bremer. Okay. Weiß ich nicht, ob das der Anspruch von Werder Bremen ist. Naja, Anspruch ist mit Sicherheit auch nicht von Köln in der zweiten Liga rumzupissen. Aber man muss immer die Aktualität, die aktuelle gerade Situation muss man mal erfassen. Und da ist bei Bremen, glaube ich, Platz 11. Also da kann man sagen, puh, gut, okay, dann können wir drauf aufbauen. Also, ja. Man beachtet natürlich die Tordifferenz. Ne? Also. Die ist spektakulär, aber dafür sind sie ja auch berühmt, berüchtigt. 22-37. Ach, normalerweise müsste es irgendwie 51-50 stehen, weil immer sie schießen ja grundsätzlich immer ein Tor mehr als der Gegner, aber packen sich. Aber verlieren trotzdem, ja. Ja. Fuck. Verdammte Fußballregel. Ja, dann Freiburg gegen Hannover 96. Da hat ja Fußball Hannover schon gehofft, dass es da eine Klatsche gibt, damit endlich mal dieser Quatschkopf da wegkommt vom Verein. Oh, Quatschkopf ist aber dann schon fast eine Sympathiebekundung deinerseits. Oder? Ja, das ist ja, ich kann nicht mehr ernst nehmen, den Typen. Und jetzt hat ja auch nach der Partie wurde wie heißt denn der Manager nochmal? Dirk Duffner. Wurde doch angesprochen, wie sieht denn das aus jetzt hier mit dem Trainer? Ja, also ich bin jetzt ganz ehrlich zu Ihnen und ich sage, wir müssen uns da zusammensetzen mit dem Präsidium und da müssen wir dann das ausreden. Also ich finde, das ist mal nicht so eine Aussage wie, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt dafür, darüber zu reden oder da rede ich in der Öffentlichkeit nicht drüber, sondern er hat gesagt, über dieses Thema werden wir mit dem Präsidium drüber sprechen und das ist eine ehrliche Aussage. Ja, ist es auch. Ich meine, es ist ja auch ein Unternehmen, was da geführt wird. Absolut. Irgendwo, ne? Gladbach ist verdammt stabil, hat Hacking gesagt. Aber da kommen wir ja später. Nee, kommen wir gar nicht mehr zu. Ich bin ja erst gleich. Kind hat ja vorher auch gesagt, dass da über Weihnachten wird da nichts passieren, weil das immer, er findet das relativ schwierig, wenn man ja seinen Job verliert zu Weihnachten, sage ich jetzt mal, ne? Ich glaube, es ist aber verkraftbar. Die werden auch nicht umsonst gehen, dann so ein Slomka, oder? Weiß nicht, am Ende sind es, glaube ich, auch Menschen. Ja, gut. Aber wenn das dann versüßt wird, wenn man sowieso weiß, dass man Trainer ist, dann sollte man damit rechnen, dass man nicht unbedingt immer eine Jobgarantie hat. Ja. Ja, in der Bundesliga. Und wenn er dann, sagen wir mal so, weiß ich, 1,5 Millionen als Abfindung bekommt, lässt sich mit leben, Chris. Also im Gegenteil, also ich weiß nicht, ob das ein First World Problem ist irgendwo. Ja, naja, klar, absolut. Aber er kann immer noch wieder zu einem Bundesliga-Verein gehen, dafür hat er das Charisma. Ich finde das eigentlich, ja, man wird da mit Sicherheit dann schon jetzt im Hintergrund gucken, wie man weiter verfährt, aber dass man ihn jetzt so zu den Feiertagen nicht entlässt, das finde ich eigentlich, das tut, schadet auch nur dem Verein, wenn man sagt, ja hier, in 2 Tagen ist übrigens Heiligabend, aber bist erstmal dann jetzt entlassen und so. Das finde ich, von der Außendarstellung finde ich das relativ glücklich gewählt, muss ich sagen. Die Entscheidung ist wahrscheinlich schon getroffen oder wird jetzt die Tage getroffen, aber dass man... Ist es dann nicht ein Stück weit geheuchelt? Naja, gibt, glaube ich, für jede Methode gibt es immer ein negatives Wort, um das irgendwie zu denunzieren, aber ich muss sagen, so ich das ist immer nicht schön, wenn man da zu Weihnachten da jetzt wirklich sagt, ja, sie sind entlassen und so, dann heißt es wieder, wie herzlos sind die denn und so. Aber man kann ja mit Sicherheit schon eine Lösung haben, aber es wird, passiert da sowieso nichts. Es wird ja nicht trainiert und von daher passiert überhaupt nichts, wenn man den jetzt erstmal nicht entlässt oder vielleicht hat man es auch schon gemacht, aber man hat es nicht offiziell gemacht oder so. Aber ich finde das relativ glücklich, dass man sagt, wir entscheiden uns erst nach Weihnachten. Vielleicht bleibt er ja auch. Wollen wir es nicht hoffen. Zum Spiel noch dazu gesagt, Freiburg gegen Hannover. Durch den Sieg haben die Freiburger sich natürlich ein bisschen wirklich Luft verschafft. Ja. Und den Kontakt auch behalten. Mhm. Besonders halt, weil auch Spiele, wo wir dann gleich sicher noch drauf sprechen kommen, die Hamburg verloren hat, natürlich da wirklich in die Karten gespielt hat. Und wenn man natürlich sieht, dass selbst Braunschweig und so weiter an diesem Spieltag gewonnen hat, ist es natürlich wirklich ein wichtiger Sieg gewesen für die Freiburger. Absolut. Das 1-0, das war ja so wahnsinnig geil rausgespielt und großartig abgeschlossen. Also super, super, super, super. Das 2-0 war eine Abseitssituation, da hat der eine Stürmer von Freiburg das Ding abgefälscht, hätte nicht zählen dürfen, aber naja, mein Gott. Passiert sehr oft übrigens, in letzter Zeit, muss man mal unterstreichen. Ja, das stimmt, ja. Bei Liverpool gegen Cardiff wurde das die Goal-Technology wieder zu Rate geführt. Beim 3-1-Sieg von Liverpool. Und ich habe gerade die Szene nochmal gesehen. Und da, man hat es mit dem bloßen Auge nicht richtig erkennen können, aber mit dieser Goal-Technology hat man gesehen, der Ball war nicht mit vollem Umfang hinter der Torlinie. What? Also noch ein Argument pro Torlinientechnik sozusagen, live. Das sind so viele Argumente, also. Ja. Aber verstehe mehr Argumente gibt es nur für Vierecken, 2 Elfer. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Hamburg gegen die Mainzer. Also, ich habe ja die Konferenz geguckt, nebenbei ein bisschen gezockt. Das ist eine schöne Geschichte. So Fernseher und daneben das iPad und dann die Konferenz. Und immer, wenn was passiert, hingucken. Das ist eine geile Geschichte, muss ich sagen. Das hat man nur früher ohne gemacht, ne? Was wirklich, sagst du ja. Was mit den Hamburgern los ist, ich kann es dir nicht sagen. Da kommt ja wirklich keine Kontinuität rein, ähnlich wie bei Schalke, nur noch ein bisschen negativer. Sind 14. mit 17 Punkten. Mit 16 Punkten, Entschuldigung. 17. Spieltag war es ja. Absolut. Am Ende lernen die. Ja. Ja, ist der Marwijk-Effekt ist verpufft. Ja, wenn es einen gab. Ja, vielleicht gab es den. Vielleicht gab es den. Alleine, weil er sich schützend vor die Mannschaft gestellt hat. Hat, unterstreiche ich da in der Aussage. Ich meine, was soll er noch machen? Er stellt die besten Leute auf, die er hat. Ja. Er hat auch individuell wirklich gute Spieler dabei, aber als Mannschaft funktionieren die einfach nicht. Ja. Und wenn man sich jetzt die Punkteausbeute auch anguckt, ist die nicht wirklich positiv. Und wie gesagt, Freiburg auf dem Relegationsplatz jetzt mit 14 Punkten, das sind 2 Punkte zum HSV. Mhm. Quo vadis HSV? Oi. Also jetzt geht's ja los hier. Was isst du? Kinder auf Schokobons. Oh, toll. Wollen wir mal machen auch einfach. Ja. Wirtschaftstechnisch auch Ja, man unterstützt ja auch, ne? Saufen für den Regenwald, das waren noch Zeit. Pack for Forest gibt es jetzt bei LaFilm. Ach. Kann man jetzt leihen. Braunschweig gegen Hoffenheim. 1-0 gewinnen die Braunschweiger. Wie das passieren konnte, weiß ich nicht. Keiner in Braunschweig so richtig. Die holen gut 25% der Punkte aus der Hinrunde im letzten Spiel. Ist gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Großartig. Ja. Irre, irre. 11 Punkte, Nürnberg 11 Punkte und Freiburg 14. Es ist spannend. Also gefühlt sind für mich Nürnberg und Braunschweig schon abgestiegen. Aber wenn natürlich jetzt Braunschweig gepunktet hat, aber... Naja, aber es ist so krass mit Nürnberg. 11 Unentschieden. Mhm. Motherfucker, was passiert denn da? Dann läuft da irgendwas schief. Dann kommen wir gleich mal zu Nürnberg gegen Schalke. Ja. Also, ich habe es ein bisschen gesehen, live. Es war ein Trauerspiel. Es war Not gegen Elend wahrscheinlich. Unter der Woche wurde ja noch gesagt, dass Jens Keller bleibt definitiv. Die Rückrunde wird mit Jens Keller bestritten. Und nach dieser Partie hat sich Horst Held ganz anders wieder angehört. Und ja. Da hat man schon jetzt gemerkt, auch Jan-Age Fjørtoft hat ja gesagt, vor der Partie habe ich gedacht, mit Jens Keller geht's in die Rückrunde. Und nach der Partie hat Jan-Age Fjørtoft gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ohne Jens Keller in die Rückrunde geht. Das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, dass er gar nicht vor Ort war. Ne? Mhm. Ist natürlich ein bisschen unglücklich. Eine Grippe oder? Der Magen da. Mhm. Das hat schon immer funktioniert. Schon in der Schule hat das funktioniert. Ja. Meinst du, dass du einfach ein paar Moscherie morgens gefressen hast, du schon durch, weil das hat immer funktioniert. Meinst du, die Magen-Darm-Erkrankung war psychosomatisch? Der hat halt einen Reizdarm wahrscheinlich. Oh Gott. Stadion, ja, ist nervös und scheißt sich in die Buchs, um es mal so zu nennen. Mhm. Stadionwurst ist auch nicht mehr das, was er war. Absolut nicht, nee. Gelsenkirchen. Ja, die Nürnberger, ja, Heim 0-0, haben wir, glaube ich, oft auch, also jetzt lange nicht mehr verloren, muss man, glaube ich, auch positiv sagen, ne? Sie haben ja insgesamt erst 6-mal verloren. Also ich meine, wenn man sieht, dass Dortmund 5-mal verloren hat, ist das mal wirklich so gar nicht so schlecht. Ja. Ja, also was bei den Nürnberger los ist, das kann keiner einem sagen. Also der Verbeek hat dann auch diese unglückliche Pressekonferenz davon gehalten, als er darauf angesprochen wurde, was da mit Jan Kirchhoff los ist. Und hat er gesagt, halt, den kenne ich nicht. Mag ja sein, dass er den nicht kennt, aber dann sage ich, ja, da sage ich nichts zu, so, ne? Und wenn jetzt Jan Kirchhoff, sagen wir mal, 1,5 Jahre oder ein halbes Jahr ausgeliehen wird von Bayern nach Nürnberg, dann heißt es doch wieder, der Unbekannte ist da oder so. Was soll er mit dem machen? Der weiß doch nicht mal, wie der heißt und so. Ah, kann schwierig. Kann nur eine Lose-Lose-Situation für beide werden. Ricky ist gerade online gekommen. Bei Xbox Live. Oh. Dann gibt es gleich wieder eine Runde Bolzung. Koop. Eine reine Verbolzung, ja? Koop-Season. Eine reine Koop-Season. Aber ihr seid ja richtig der Shit, ne? Waren wir mal. Also. Okay. Es wird schwerer. Das hat er gerade geschrieben, also ich bin im FIFA Wonderland. Ja, dann haben wir die Partie natürlich Gladbach gegen Wolfsburg, die gleich erst ausrambolt wird. Und dann am 29.01. Stuttgart gegen Bayern. Talking about Bayern. Da war ja so ein Spiel gestern. Da streiten sich natürlich die Geister, ob das jetzt so wichtig war oder nicht. Ich habe jetzt in den letzten Tagen mitbekommen, dass es außerhalb von Europa das Turnier überhaupt sein soll. Und man hat es auch nach dem 2-0-Sieg gegen Casablanca gesehen, dass Rafinha und Pizarro, ja, die ganzen Südamerikaner, Dante, sich unglaublich gefreut haben. Also als wenn sie wirklich den Shit gewonnen hätten. Und das, da muss man auch ganz ehrlich sagen, da sind wir Europäer anscheinend zu satt und zu naiv oder so, dass es da noch ein Turnier gibt, neben der Champions League, die einfach auch einen Mega-Impact hat. Und das hat diese Club-WM anscheinend. Und ja, jetzt haben die Bayern 5 Titel in einem Jahr. Und das kann man schon mal eigentlich machen. Ich habe das Spiel natürlich gesehen, aber der Gegner war nicht ernst zu nehmen, muss man schlussendlich sagen. Ich fand den Torwart sehr impulsant. Mhm. War gut. Ja, also wir haben ja natürlich im Zuge der Vorbereitung dieser Sendung hier dieses Spiel zusammen verfolgt. Natürlich. Und wir sind ja dann darauf gekommen, es war ja eigentlich Peps Polunder gegen die Casablancanesen. Ne? Und der Torhüter besagter Mannschaft war schon, wenn er seine Augen geöffnet hat, er sah eher ähnlich aus wie Meister Popper damals in der Fernsehwerbung. Also ich hatte ein bisschen Angst. Ja, ich finde, er hat seinen Job ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Also, hat ein bisschen unorthodox manchmal gewirkt, aber hat da seinen Job ganz gut gemacht. Und für die beiden Gegentore, da konnte er nichts. Thiago einmal, ja, Alaba schön aufgelegt auf Thiago und hat das Ding schön in die Seite reingezwirbelt. Und das Ding gegen Dante war kein Abseits. Und dann knallt er natürlich aus 5 Metern das Ding da unter die Latte. Shaqiri nochmal eine große Chance gehabt. Ansonsten war das ein ruhiger Kick. Und ja, mit Rafinha wurde verlängert. Auch ein Unterstrich drunter, weil der blüht richtig unter Guardiola richtig auf im Moment. Das kann man nicht anders sagen. Das macht sich echt super da. Und ja, bis 2017 hat er verlängert. Und jetzt gibt es halt noch die Geschichte, dass man mit Robben möglichst schnell verlängert. Ansonsten, ja, es war schon ein cooles Flair, dieses Turnier. Ich meine, die besten Mannschaften aus allen Kontinenten haben sich gemessen und da gehört es halt einfach dazu, dass man da auch gegen exotische Mannschaften spielt und ja, das finde ich immer ganz cool so, aber es war schon wirklich ein Klassenunterschied, die da die Casablanquinesen abgeboten haben, also abgeliefert haben und ja, war schön, nimmt man gerne mit den Titel und ja, ich glaube, mehr braucht man darüber auch nicht sagen, also schönes Bankett danach noch gehabt. Ein Bankett? Ja, da haben sie die. Ach, da wurde sich so zu Hoeneß auch bekannt, ne, habe ich gelesen. Nochmal. Ja, genau. Da wurden da die. Übrigens, Zwischenstand beim Rhein-Derby 1:0 für die Kölner in Düsseldorf. Da wurden da die Pokale aufgereiht, aufgebahrt und es war schön. Es war wieder diese familiäre Atmosphäre, die einfach schön ist. Es ist schön, es ist wirklich schön. Und ja, mehr kann man nicht sagen. Ronaldinho hat den 3. Platz geholt, ne, mit seinen Brasilianern. Ja. Und, oh, Breaking News gerade bei Sky. Vielleicht die Weinziffer. Irgendwas mit über. Riesenslalom, können Sie sich auch in den Arsch schieben. Ah. Skifahren selbst ist der Shit, aber es zu gucken ist so unglaublich scheiße. Das gibt's gar nicht. Ich kann bei diesem Geräusch, wenn die so fahren, sehr gut einschlafen. Ja. Wenn du selbst fährst, solltest du nicht einschlafen. Das kann ich schon mal sagen. Ich bin noch nie auf so etwas gestanden. Das Geilste ist, wenn du auf vereisten Pisten fährst, dieser Sound, wenn du mit deinen Carving-Skiern richtig am Rumbrettern bist, das ist so geil. Aber naja, letztes Jahr, weißt du ja bestimmt noch, da habe ich ja dieses legendäre Das ist immer noch meine Favoritenliste, dieses Arts-Video gemacht, ne? Da bin ich mit Kamera Überschallgeschwindigkeit gefahren, kann man sagen. Ja, du hast auf jeden Fall die Scheibenmauer gesprochen, man hat es ja auch gehört. Ich hatte auch mir dieses Spray unter die Skier gesprüht von Clark Griswold. Mhm. Was er sich ja unter diesem Wok sprüht, wo er dann da durch den ganzen Ort gebrettert ist. Hatte ich auch dabei. Ich dachte, das wäre das Spray gewesen, womit die Schiedsrichter die Linie markieren. Ja, wo alle sagen, das ist ein selbstauflösendes Hightech-Spray und dabei ist es einfach nur Eisspray, was sie auflöst. Aber na klar. Kommt übrigens auch mit zur WM, das Spray. Bei der WM 2014 wird auch das Eisspray benutzt. Wollen wir mal kurz über das Spray reden? Möchtest du das? Ich finde, Manu Neuer hat da was sehr, sehr Smartes gesagt. Es gibt ja natürlich Pro und Contra, natürlich. Einen sagen, da denunziert sich der Schiedsrichter selbst, weil in fast jedem Fall hat der Schiri die Mauer nicht bei 11,19 Meter gestellt, sondern bei 10 oder bei 11,15 Meter. Nein, nicht bei 9,15 Meter. 9,15 Meter, sondern bei 10 oder 11,15 Meter. Also das heißt, da denunziert sich der Schiri selbst. Dann gibt es natürlich die Geschichte, ja, dann ist es wenigstens akkurat, wenn es dann mal richtig ausgeführt wird. Aber Manu Neuer hat was sehr, sehr Smartes gesagt. Er hat gesagt, dann ist es nicht mehr möglich, einen schnellen Freistoß auszuführen. Richtig. Ne? Das ist mal ein wirkliches Argument, was man echt mal anbringen muss. Ob das jetzt pro und contra gewertet wird, kann jedem selbst gelassen werden. Aber weil dann kann das ist natürlich absolut richtig. Gegner sagen, hier, machen wir mal erstmal akkurat hier die Linie. Dann können sich wieder alle stellen und positionieren und so. Und ja. Nee, man weiß direkt, dass immer Leute vor dem Ball stehen werden bei so einer Situation. Genau, das stimmt. Das Spiel wird schon wieder verlangsamt. Mhm. Hat Manu Neuer gesagt, also das ist der Manu Neuer. Das ist ja gerade so ein gescannter Koffer vom Flughafen von den Bayern. Ich weiß nicht, welcher Koffer das ist. Und da sieht man auf jeden Fall irgendwie so ein iPad. Den Pokal drin. Gedöns, ne? Und den Pokal drin. Sehr schön. Ist schon die Dekadenz pur, oder? Absolut. Ja, Frank, nimm den mal mit. Ja, ja. Oui, oui. Wie viele denn? Ich nehme den Pokal. ja. Und ich finde, das ist eine smarte Geschichte so, weil es ist schon relativ wichtig, dass man Freistöße schnell ausführt. Das sieht man ja auch bei FIFA immer wieder, dass man da Hand auf den Ball legt und dann schnell das Spiel beschleunigt. Ja, ich finde das Spray, es ist ein bisschen affig, muss ich sagen. Ja. Und ich finde, es gibt wichtigere Sachen, ne? Es gibt, glaube ich, auch wichtigere Sachen. Also die Torkamera ist das Wichtigste, was wir erstmal auf Vordermann bringen sollten in allen Top-Ligen. Und das reicht dann auch erstmal, glaube ich, oder? Stimmt. So, heute ist Jupp Heynckes bei Sky 90. Da freue ich mich ja schon sehr drauf. Marcel Reif. Das wirst du verfolgen dann, ja? Okay. Und Ottmar Hitzfeld, gucke ich jede Woche. Einzige Fußballtalk, den man noch gucken kann. Ich gucke ja gerne einen Zeigler jede Woche. Ja, ist ja kein Fußballtalk. Ja, das stimmt. Es ist ja eine ist Comedy. Ein Kurzformat. Ja. Eine Comedy-Show, oder nicht? Ja, aber es ist ja schon mit dem nötigen Sachverstand zu gucken, ja, und es richtig zu genießen. Gut. Aber ich glaube, bei einem Menschen ist es dann schwierig, von einer Talkshow zu reden. Also. Ja, das kommt auf den Talkmaster an. Ja, wenn er eine multiple Persönlichkeit hat, dann kann man natürlich sagen, er hat eine lustige Gruppe da zusammengestellt. Ich bin schizophren, ich auch. Ja. So, dann gucke ich doch nochmal schnell durch, ob es noch irgendwas... soll ich mal deine Aufstellung sagen? Meine Aufstellung? Ja, Ter Stegen. Ja, weiß ich schon, habe ich gerade schon gesehen. Erzähl. Ratzel, Janschke, Wendt, Chaka, Kramer, Hermann, Raphael, Arango, Kruse. Schillernde, illustre Truppe, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. So, Fee... Anpfiff in Düsseldorf, nun doch endlich. Demba Ba hat den Gerüchten einen Riegel vorgeschoben, dass Arsene Wenger ihn unbedingt haben möchte. Er hat gesagt, nix, ich bleib in London, bei Chelsea. Hat's gemerkt, Arsenal und Chelsea. Ist ja beides dran, ne? Können sie wahrscheinlich da wohnen bleiben, wo er ist, ne? Wahrscheinlich, wie Goretzka. Wo war der Bochum vorher, ne? Bei Bochum, ne? Mhm. Wohnt er immer noch jetzt. Bietet sich ja an. Ich scroll nochmal. Dutt war emotional bei der Pressekonferenz bei seinem Ex-Club. Hat er da nur irgendwie nicht 28 Spieltage gemacht? Ja. Da kann man schon emotional werden. Ja. Guck mal an. Ich werde auch immer emotional, wenn ich am Kraftwerk vorbeifahre, weil da habe ich mein Praktikum gemacht. Huntelaar geht es wohl anscheinend besser. Hat der Westen berichtet. Oh, das ist auch eine Personalie, die muss mal langsam in Schuss kommen. Und für die Champions League braucht man, glaube ich, dann jeden Mann. Gerade bei Schalke. Gerade bei Schalke. Schalke und Chelsea, ja. Hast du noch irgendwelche News? Naja, ich bin, wie gesagt, ja. Bekundet Interesse an Jan Kirchhoff. Wer ist Jan Kirchhoff? Ja, das stimmt. Wer ist denn das nochmal? Kenn ich nicht. Ach, gucke mal, bitte. Sané mit Handbruch. Du hast Zwischenstand 2:0 für die Kölner in Düsseldorf. Oh, gut. Salif Sané von 96 hat sich die Hand gebrochen. Die rechte oder die linke? Das weiß ich nicht. Da müsste man den Text lesen. Mhm. Ist aber auch ein Stück weit unangenehm, jetzt den Text zu lesen. Das stimmt. So, Pocho, hast du noch irgendwelche... Nee, sonst bin ich jetzt voll euphorisiert und freue mich auf das Borussia-Spiel. Oh ja, das stimmt. Wann geht's los? Ja, um 3:30. Um 3:30 geht's los, ne? Ja. Geht fast oft ein Spiel um 3:30 los, ne? Oft, ja, kann man sagen. Im Profifußball auf jeden Fall. So, ja. Also wir wollten uns nur mal kurz verbal vor Weihnachten melden bei euch, weil wir es eigentlich mit einer richtigen abschließenden Ausgabe zum 17. Spieltag nicht mehr ganz schaffen. Am Montag, der ja fast morgen ist, dort wird es eine MMA-Radio-Weihnachtsfeier geben. Wenn ihr denkt, oh, MMA, das ist mir zu männlich, das gucke ich nicht gerne. Könnt ihr trotzdem machen, denn wir reden nicht nur über Mixed Martial Arts, wir reden auch über das Tollste, was es im Jahr 2013 gab, wie zum Beispiel Walking Dead. Alle 98 Staffeln werden pro Folge besprochen. wir haben uns die Drehbücher für jede Folge haben wir uns runtergeladen von Frank Darabont, der ja, glaube ich, nur die erste gemacht hat. Der Manu Thiele wird da sein, von Talk of Honor. Der wird uns nämlich erzählen, wie geil, crazy, dass WWE ja 2013 war. Da freue ich mich richtig drauf, denn da kann ich nicht mitreden. Da möchte ich mal richtig belehren lassen. Pocho, ich hoffe, mit dir kann man auch rechnen. Ich habe ja frei, so wie es aussieht. Von daher bin ich sehr gerne dabei. Da können wir ja auch mal über unsere Fußball, über unseren Fußballmoment 2013. Wir wollen ja mit Vier Ecken zu Ever eigentlich noch eine Year-End-Show machen. Definitiv, ja, denn ja da hat der Pocho auch frei. Also von daher. Und das Tippspiel müssen wir noch, das Tippspiel. Ah ja, da geht's ja noch die Herbstmeisterschaft und die Platzierungen klären. Wie heißt denn das? Ein Wetteinlösen, den Wetterlös, den müssen wir noch klären. Das machen wir alles dann in der 4.12er Endshow. Ich hoffe, Ricky kann auch dabei sein. Wäre schön. Ansonsten wird es, sofern es die Newslage zugibt, immer wenn es was Interessantes gibt, die 4.12er News geben. Die könnt ihr auf unserem Blog 4.12er.wordpress.com beziehen. Bei iTunes einfach mal 4.12er da suchen oder bei Facebook werden die aktuellen Ausgaben immer gepostet. Natürlich auch bei Twitter kann man die beziehen. @4.12er, dort kann man uns abonnieren. Bei Facebook fehlt uns noch ein Like zu 150. Das wäre spitze, wenn ihr uns da unter die Arme greifen könntet. Wenn ihr schon mal da seid, geht einfach auf MMA Radio und gebt uns dort den 51. Like. Denn dann hätten wir richtig Schlagkraft, auch in Sachen Facebook. Und ansonsten so viel gibt es. Denkt auch immer an die Ernährung vom Ricky, das ist echt wichtig. Der hat jetzt wirklich die ganzen Tage nur Suppe und. Ja, der frisst gerade alles, wenn sie sich rein. Der hat seiner Tochter schon die Schoko weggefressen. Ja. Mhm. Ist halt ein Survival Guy, ist halt ein Alpha-Männchen. Ja, Team Alpha Male Ricky, das stimmt. Eine reguläre MMA-Radio-Ausgabe, die wird es auch bald geben, denn am 28. da ist ja das größte Event des Jahres mit Anderson Silva gegen Chris Weidman und Ronda Rousey gegen Misha Tate, Honey Bitch. Und die 4.12er Year-End Power Show presented by Sepp Blatter. Mhm. Die wird es natürlich auch geben, mal wann es sie geben wird. Das liegt im Terminkalender von Sepp Blatter auch ein bisschen. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Und wir haben ja eigentlich noch ein paar Tage. Noch 9 Tage hat dieses Jahr, oder? Ja, mindestens die noch, ne? Ja, und da werden wir bestimmt noch mal uns zusammenfinden. Vielleicht auch mit Ricky und auch sonst niemanden. Sind sowieso die besten Leute, sonst niemand. Nee, aber jetzt mal im Ernst, dann auch, wie sagt man so, frohe Weihnachten und so, muss man sagen. Frohe Weihnachten, rutscht noch nicht, weil wir werden uns ja noch mal hören. Ja, genau. Lasst euch reich beschenken vom Christkinde. Vielleicht ein Brazuka unterm Weihnachtsbaum oder das neue Trikot von Julian Kramer oder wie der heißt. was gibt's noch für Fußball-Merchandise? Ja, es gibt ja nur noch Thiago-Merchandise, oder? Thiago-Merchandise. Oder alles, was es so gibt von eurem Club. Oder, wenn es mal richtig was ganz Ausgefallenes sein soll, dann geht einfach auf unseren Shop. Hahaha! Oh! Hirnzellen weggesoffen. Geht auf unseren Shop und kauft eurem Kind oder sonst was T-Shirts. Die werden auch mit Sicherheit noch bis Dienstag ankommen. Puh, jetzt komme ich ganz schön in Schwitzen, wenn ich lüge, schwitze ich. Also, wenn ihr jetzt noch bestellt, hoffentlich hört das keiner, dann kriegt ihr bis Heiligabend Geschenke. Und wenn es nicht ankommt, liegt es an der Post und nicht an uns. Absolut, haben wir nochmal die Kurve gekriegt. Pocho, ich bedanke mich bis hier erstmal recht herzlich für deine Leistung am Mike. Ja. Dein Mike-Work war wirklich Spitzenklasse. Ich möchte nicht sagen in diesem Jahr, denn es ist noch nicht vorbei. Nee, das definitiv nicht. Es ist ja auch nie vorbei. Auf jeden Fall dieses Jahr. Dann doch irgendwann. Ja. Pacho, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Wird eng. Wird eng, aber ich habe ja, wie gesagt, morgen noch frei. Da wird nur was geholt. Aber es gibt ja nur eine Handvoll Leute, die was bekommen. Von daher geht's. Ja, stimmt. Ich habe alle Geschenke. Und ich hoffe, die Hörer haben auch alle Geschenke. Und wenn ihr noch nicht alle Geschenke habt, dann ladet euch diese Ausgabe einfach aufs iPhone. Und wenn ihr euch da schon mal unsere Ausgabe runterladet, dann gebt uns 5 Sterne beim iTunes Store und hört euch diese wunderschöne kurze 4.12 Ausgabe beim Shoppen ein, wenn ihr gerade euch so einen selbstgemachten Teddy stopfen lasst. Gibt es den bei euch auch so einen Laden, wo man so einen Teddy sich selbst machen kann? Da ist. Bei uns gibt es noch nicht mal eine vernünftige Pizzeria, wie du weißt. Warum soll es da einen Teddy-Laden geben, Alter? Ja, da ist zumindest in der Weihnachtszeit, habe ich mir das Gefühl, da ist also kompletter Blowout. Und was ich euch auf jeden Fall raten kann, geht im Leben nicht in einen Pandora-Store, weil, sei denn, ihr habt irgendwie eine Schusswaffe dabei oder so und könnt euch ein bisschen Raum verschaffen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Grundsätzlich, einkaufen ist aktuell nicht möglich. Es ist nicht möglich. Deswegen bin ich froh, dass ich es hinter mich habe. Pocho. Ja. Wo willst du noch einkaufen, Geschenke? Ganz schnell in der Stadt. Ich bin so ein Gutscheinkäufer. Oh, du bist also ein ganz Kreativer. Einfach zur Post gehen. Ja, da muss ich auch nichts einpacken und so, weißt du? Packst du die Gutscheine ein? Nee, das nicht. Und wenn ich mal was außer der Reihe kaufe, ich bin jemand, ich kaufe gerne Geschenke, die unnütz sind für den Gegenüber. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum? Unnütz. Er kriegt dann auch noch ein anderes Geschenk, aber dadurch, dass ich weiß, was für ihn völlig unnütz ist, zeige ich eigentlich, wie sehr oder wie gut ich ihn kenne. So hat zum Beispiel der Glugosch, als er damals nicht geraucht hat, von mir einen Aschenbecher in Kamelform bekommen. Als er nicht geraucht hat? Als er nicht geraucht hat, ja. Und der existiert immer noch. Du siehst, wie viel Bedeutung dieser Aschenbecher hat. Also man muss sich manchmal überlegen, vielleicht das andere zu schenken. Mal gegen den Strom schwimmen. Was hat er dazu gesagt? Ja, er weiß ja, dass ich sowas oft mache, von daher passiert sowas halt. Schlimmst mal. Also wirklich, verrücktes Huhn bist du ja fast schon. Ne. So, ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube auch. War aber trotzdem schön, auch wenn es ein bisschen kühl ist, aber war trotzdem schön. Ja, na, du bist ja jetzt gleich in Ekstase. Ja, dem sagst du das. Ihr seid ja mit Anpfiff Tabellendritter. Ja. Na gut, Pocho. Ich bedanke mich und recht herzlich bei dir und wünsche dir ein angenehmes Weihnachtsfest. Mhm, dir auch und euch auch. Ich weiß noch, vor einem Jahr habe ich am 24. Dezember mit dem Tobi noch eine Ausgabe rausgeknallt. Am 24. Ach. Morgens, ja. Okay. Und danach ging es zu den lieben Verwandten. Gut, Pocho. Alles klar. Daher lutsch schön an der Weihnachten. Ja, mach ich. Lutsch schön an der Zuckerstange. Mhm. Und liebe Hörer, I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Bis dann. Tschüss. Tschüss.